man nur einfach auf den Knopf drücken und nach unten beim Joystick machen und dann auf alle Knöpfe drücken und nach oben. Dann macht das Mädchen, das macht dann diesen Kick da, den sie ganz gut beherrscht. Und immer wenn die Sternchen kommen, dann kann man den schon mal ganz schön gut fertig machen. Multimedia ist die Technologie der Zukunft. Sie verspricht einen immens großen Markt und wird das gesamte Freizeit- und Konsumverhalten der Menschen verändern. Das zumindest ist die feste Überzeugung fast aller weltumspannenden Konzerne der Unterhaltungs-, Computer- und Kommunikationsindustrie. Was Multimedia inhaltlich ist, kann niemand genau sagen. Es ist irgendetwas mit mehreren Medien, die interaktiv benutzbar sind. Der Einsatzbereich multimedialer Technologien ist sehr breit gestreut. Die absolute Spitze aber wird die Unterhaltungselektronik einnehmen und, sieht man der sich bereits heute abzeichnenden Entwicklung zu, Multimedia wird auf diesem Sektor sehr wahrscheinlich eine Kulturrevolution auslösen. Tasmania. Tas, der tasmische Teufel, ist hungrig und ratlos, doch seine Jagdgründe sind voller gefährlicher Hindernisse. Hilft Tas, seine Feinde zu vernichten und alle Hürden zu überwinden. Manche Feinde leisten mitunter enormen Widerstand, aber sie werden eben einfach aufgefressen. Chuck Rock, Unga Bunga, Chuck Rocks Frau wurde entführt. Gelingt es Chuck, sich mit seinen Bauchstößen durch 5 Ebenen zu schlagen, die voll mit Dutzend von geistesgestörten Dinosauriern und anderen Überraschungen sind? Green Dog. Green Dog ist ein überaus cooler Surfer, der in diversen Leveln nach Teilen eines Surfbretts suchen muss. Fliegt mit Green Dogs Pedalocopter oder erlebe waghalsige Stunts mit seinem Skateboard. Die Folgen dieser Revolution werden für einen großen Teil der Menschheit nur sehr schwer verkraftbar sein. Denn das heute gültige Rezeptionsverhalten gegenüber den Massenmedien ist außer Kraft gesetzt, betritt man die interaktiven Welten der Videospiele, des Cyberspace, des Datenhighways und der weltumspannenden Netze, in denen Informationen mit Lichtgeschwindigkeit reisen, während ihre Nutzer wie angewurzelt vor den Monitoren hocken, einer neuen Droge folgend, deren Bestandteile nicht, wie das bis heute der Fall ist, chemische Substanzen sind, die dem Körper zugeführt werden. Die neuen Drogen sind elektrisch und bestehen ausschließlich aus Schrift, geheimen, persönlichen, digitalen Texten, die die körpereigene Chemie aktivieren und hochkochen. Jeder kann sich diese Drogen in den Datennetzen abholen, frei und unkontrolliert. Denn eine Kontrolle wird es nicht geben können, da der Reiseverkehr der zurzeit noch weitgehend harmlosen Daten bereits heute völlig unübersichtlich ist. Ob der Konsument, wir nennen ihn Spieler, Wimbledon-Sieger wird, die Hauptrolle in seinem Lieblingsfilm übernimmt, durchs Universum reist, einen Tag im Leben des Sonnenkönigs in Versailles verbringt, es gibt keine Grenzen. Die Konsequenzen, die solche Art von Glückszuständen haben, sind überhaupt nicht abzusehen. Früher, da war ich richtig Gameboy-süchtig. Sucht im herkömmlichen Sinne wird dabei nicht erzeugt. Die katastrophalen Auswirkungen sehen Kritiker eher in einem völligen Zusammenbruch des Kommunikationsverhaltens der heranwachsenden Generationen. Kinderpioniere. Die erste Generation, die mit einem elektronischen Massenmedium konfrontiert wurde, die Leute in den 30er Jahren, lief in eine schwerwiegende Falle, weil sie den Worten aus den allgegenwärtigen Radioapparaten glaubte. Die folgende Generation sammelte den größeren Teil ihres Wissens über die Welt aus den elektronischen Bildern der Fernsehapparate. Jetzt wächst eine Generation heran, die sich auf den Cyberspace, das Leben jenseits der Mattscheibe, vorbereitet. Es sind Kinder, die sich in dieses Universum einklinken. Nintendo heißt der Konzern, der seit und mit Super Mario Brothers fast alle Spielwelten kontrolliert. Super Mario ist ein Klempner, der durch eine Vielzahl von Welten reist. Dort Pilze sammelt, die ihm magische Kräfte verleihen und jede Menge Abenteuer besteht, um eine Prinzessin zu retten. Super Mario wurde weltweit mehr als 100 Millionen Mal verkauft. Ein 15-Jähriger aus Berlin hat mit einem 15-Jährigen aus Stockholm, Tokio oder Detroit mehr gemeinsam als mit einem 30-Jährigen aus Berlin. Und ich spiele eigentlich auch noch gerne Super Mario 3 auf dem Super Nintendo. Da kommen böse Pilze, also Gegner. Und wenn man unter einen Block mit einem Fragezeichen haut, dann kommen da auch zum Beispiel Pilze, die machen einen größer. Oder eine Feuerblume, dann kann man Feuerbälle schießen. Und wenn man dann kriegt man auch noch manchmal so ein Blatt, da wird man Waschbär. Wenn man da ganz doll einen Anlauf nimmt, kann man hochfliegen, mit dem Schwanz wedeln. Die Videospiele in den Warenhäusern werden erst ab 14.30 Uhr eingeschaltet. Eine Abmachung mit den Schulbehörden, damit die Kinder noch zur Schule gehen. Am Tag, als in Japan das Spiel Zelda 2 neu auf den Markt kam, hatten alle Kinder schulfrei. Sie wären ohnehin nicht hingegangen. Mein bestes Spiel ist eigentlich Lemmings. Also wenn die Lemminge auch von den, wenn die Hügel zu groß sind und die da runterfallen, dann gehen sie ja unten, da sind sie ja unten tot. Also, und dann zermatschen sie richtig. Und das ist immer so ein, da machen sie auch so ein ekliges Geräusch auch. Und das ist immer so, wenn alle Dinge weg sind, die man hat, na, dann muss man schon mal auf diesen Vulkan. Da muss man mindestens 3 oder 5 Mal drücken und dann kann man aufhören. Und dann blinkt bei 1 die Zahl und dann geht's weiter. Dann erst 5, dann 4, 3, 2, 1 und dann machen sie selbst die Ohren zu und zerspringen auch. Das ist auch eigentlich nicht sehr schön, aber sieht immer sehr lustig aus. Dann springen auch immer die Kügelchen zur Seite, also die Reste von ihnen, die Knochen oder sowas. Die 15-Jährigen stehen in den Spielzeugabteilungen der Warenhäuser und spielen dort stundenlang Videospiele. Diese Kinder sind ganz normale Kinder, die zur Schule gehen, die Schule schwänzen, gerne kalte Milch mit Nesquik trinken, bei den Eltern wohnen, gelegentlich ihre Hausaufgaben machen und noch zu jung für die Liebe sind. An den Daumen ihrer linken Hände hat sich Hornhaut gebildet. Die Arbeit am Joystick hinterlässt ihre Spuren. Die Eltern und Lehrer sind nicht begeistert. Einige sehen mit Sorge, was da passiert. Kommunikationszersetzend seien die Spiele, warnen die Pädagogen. Und die ganz Ängstlichen fuchteln bereits mit der Apokalypse, das Ende von allem halte Einzug. Die Kinder aber holen sich ein Extra-Leben, springen auf Ebene 4 und kicken die Coops weg. Ausgangspunkt der Videospiele ist ein militärischer Anwendungsbereich, in dem sie für Planspiele benutzt wurden. Zieht die technologische Entwicklung an solchen militärischen Facilities vorbei oder stellen sie sich als nicht, respektive zu wenig realitätstauglich heraus, werden sie fallen gelassen und für die zivile Nutzung freigegeben. Für den militärischen Anwendungsbereich wurde später die virtuelle Realität entwickelt. Der Begriff Cyberspace ist ein literarischer, erfunden vom Science-Fiction-Autor William Gibson in seinem Roman Neuromancer. Der Begriff hat das Rennen gemacht. Und so heißt heute fast alles, was mit Computersimulation zu tun hat, Cyber irgendetwas. Wir werden darauf zurückkommen. Die Virtual Reality der Militärs ist eine dreidimensionale Echtzeitsimulation, die Kriegsschauplätze und Manöverabläufe sehr nahe an der Realität herstellt. Alles im Computer, also virtuell. Der real existierende Cyberspace in den militärischen Ausbildungscamps ist die Mutter aller Videospiele. Das heißt allerdings nicht, dass dort tatsächlich Spiele für den Massenmarkt entwickelt werden. Die Militärs spielen ein anderes Spiel, von dem später zu berichten ist. Die Spiele für die Kinderzimmer könnten dort gar nicht entwickelt werden, denn sie sind auf einem Niveau angekommen, das so viel Fantasie und Kreativität bei den Entwicklern voraussetzt, wie sie Militärmänner niemals haben. Der Strom kostet ja auch sehr viel und darum lässt man immer damit, manchmal nicht, aber auch sehr oft. Die Leute, die die Spiele entwerfen, haben in den ansonsten streng japanisch geführten Unternehmen Nintendo und Sega vollkommen freie Hand. Ihre Arbeitsplätze gleichen Hippie-Werkstätten, in denen allein die Kreativität das Sagen hat. Die Entwicklungskosten für ein neues Spiel liegen heute zwischen 1 und 2 Millionen Dollar. Und ob es erfolgreich sein wird oder nicht, hängt ähnlich wie bei Filmen oder Popmusik von bestimmten, jedoch nicht bestimmbaren Kriterien ab, die nach dem Geschmack der Kinder sein müssen. Es gibt keine verlässlichen Eckdaten, keine Patentrezepte, keine Garantien. Das Gefühl der Entwickler ist der einzige Parameter, nach dem sie sich richten können. Und also lässt man sie gewähren. Denn entweder sie setzen die Entwicklungskosten in den Sand oder sie landen einen Treffer. Und ein Treffer kann die Entwicklungskosten dann wie ein Taschengeld aussehen lassen. Die Chance der Konzerne ist also, die Kreativität der Entwickler zu fördern. Und das sieht dann so aus, dass höfliche japanische Menschen in korrekten Anzügen an großen Schreibtischen sitzen und zusehen, wie eine Horde Verrückter in zerrissenen Jeans vor ihren Computern hocken und irgendetwas ausbaldowern, zur Arbeit kommen und von dort weggehen, wann sie wollen, und am Ende dann ein buntes Spiel präsentieren, das den Herren im Anzug nichts sagt. Sie wollen es auch gar nicht sehen, geben es gleich weiter an die professionellen Spieletester und warten gespannt auf deren Urteil. Dann erst werden sie aktiv, werfen das Spiel in den Müll oder eine beträchtliche Geldsumme in die Produktion der Kassetten und in die Werbung. Nachdem Kirby bereits zweimal Königin Nickerchen die Glitzersterne des Dreamlands abjagen musste, kehrt er auf den Gameboy als lebendige Flipperkugel zurück. So etwas hat der beliebteste Airbag der Videospielgeschichte noch nicht erlebt. Wie von Geisterhand, in Wirklichkeit sind es natürlich eure Hände, wird er durch drei Flipperwelten gekugelt. Große Spielererfinder sind Helden in der Szene und nicht selten weltvergessene Programmierer, zu Hause in den 8- und 16-Bit-Universen ihrer Fantasiehelden. Die Spieler aber verehren sie wie Götter. Paul McCartney wollte bei einem Japan-Aufenthalt auf den Besuch beim Kaiser verzichten, um Shigeru Miyamoto treffen zu können. Miyamoto ist der Vater von Super Mario und der größte unter den Helden. Als Miyamoto und McCartney sich trafen, war der Programmierer ganz und gar ungeübt darin, ein Star zu sein, sehr schüchtern, denn für ihn war wiederum Paul McCartney einer der größten auf der Welt. Shigeru Miyamoto ist der Erfinder des Konzeptes der modernen Videospiele. Beauftragt, ein altes Ballerspiel, das keinen Erfolg mehr hatte, zu überarbeiten, gelang es ihm, den allmächtigen Konzernvater von Nintendo, Hiroshi Yamauchi, zu überzeugen, dass Videospiele ganz und gar anders aussehen müssten. Miyamoto fand die Ballerei, die bis dahin Inhalt so gut wie aller Spiele war, nämlich langweilig und entwickelte Donkey Kong, ein Adventure-Game, in dem ein Gorilla eine Prinzessin klaut und ein schnauzbärtiger Zimmermann sie wieder befreien muss. Der schnauzbärtige Zimmermann wurde später Klempner, erhielt den Namen Mario und ein eigenes Spiel. Der Rest ist Legende. Donkey Kong ging vor die Gerichte, denn als das Spiel erfolgreich wurde, überlegten andere, daran mitzuverdienen. Man verklagte Nintendo auf Copyright-Verletzung, weil der Gorilla in dem Spiel eindeutige Parallelen zu King Kong aufwies und die Rechte an King Kong gehörten MCA, so dachte jedenfalls MCA. Die Prozesslawine landete nach Jahren vor dem amerikanischen Supreme Court und der entschied, dass King Kong als eine Figur der Zeitgeschichte anzusehen und damit nicht urheberrechtlich schützbar sei. Miyamoto bekam von all dem nichts mit. Er war abgetaucht in seine Kindheitserinnerungen, die er Stück für Stück in die Geschichte des Klempners Mario einbaute. Das Ergebnis war ein Spiel, wie es vorher keines gab, und es hatte einen ebensolchen Erfolg. Miyamoto war innerhalb weniger Jahre vom Spinner zum Schöpfer einer kulturellen Neuerung geworden, denn er hatte nicht weniger getan, als eine Dramaturgie für Videospiele zu erfinden. Diese Dramaturgie hat in weiten Bereichen große Ähnlichkeit mit dem, was sich in Comics tut. Und von dieser Seite aus betrachtet, ist das Phänomen Videospiel, dem so viele Eltern und Erzieher recht hilflos gegenüberstehen, gar nicht mehr so unverständlich. Die Linie des Geschichtenerzählers geht einen geraden Weg. Von Print über Radio, Film, Fernsehen in den Computer. Und jedes Mal beeinflusst ein der Technik immanenter Aspekt die Abfolge der Ereignisse. Computer sind nun einmal interaktiv. Und folglich sind es die Spiele auch. Das hat eine große Faszination auf kleine Leute. Das heißt Fusion Paint. Damit kann man auch sehr viel malen und sehr viel in der Fantasie machen. Man kann zum Beispiel ein Elefant in rosa malen. Oder ein Elefant mit 12 Füßen und in rosa. Wesentlicher Bestandteil bei der Ausarbeitung dieser Dramaturgie, die Erwachsenen nur schwer verständlich wird, ist die Imaginationsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen. Sie haben keine Probleme mit dem Realitätsgrad der Spiele. Sie stören sich nicht an den grob gepixelten Helden und der Welt, in der sie sich bewegen. Sie akzeptieren mühelos, dass siamesische Ninja-Ameisen, Suhl, mit Bazookas bewaffnet Abenteuer bestehen. Oder ein roter Punkt, Coolspot, in einer Welt von Bücherregalen lebt, wo er seine gefangenen Brüderpunkte aus einer Schachtel befreien muss. Die Identifikation mit diesen Helden wird dadurch verstärkt, dass die Kinder aktiv, interaktiv sind, den Helden nicht mehr zusehen, sondern zu ihnen werden. Das ist ein Schritt weiter, als Comics in Heften und Filmen leisten können. Die Spiele müssen durchlebt und durchgearbeitet werden. Es gibt Irrtümer, Sackgassen, Belohnungen, Rätsel etc. zu lösen. Eine Menge von dem, was Kindern Spaß macht. Mystic Creased Monster. Informiert euch im Vorfeld, was gegen welchen Monsterboss die erfolgreichste Angriffsart ist. Glutstepper. Er bewacht die Tiefen der Knochenhülle und den Kristall der Erde. Der Glutstepper greift jeden Eindringling vor allem mit Gift, Erdbeben und Ähnlichem an. Doch da er zu den untoten Monstern gehört, wirkt gegen ihn die Heilmagie, die normalerweise den Helden wieder aufbaut. Drago Schütze, es ist schwer, bei diesen zwielichtigen Monstern einen Schwachpunkt auszumachen. Macht euch auf einen langen, ermüdenden Kampf gefasst. Überprüft vorher, ob euer Angriffslevel bereits dieser Herausforderung gewachsen ist und ob eure magischen Kräfte ausreichen. Diese eisige Charakter erwartet, diese eisige Charakter, diese eisige einer entsprechenden Laune. Da Eis ein Lebenselement ist, fürchtet er nicht wie Herzensfeuer. Am Grundsätzlichen des Geschichtenerzählens hat sich also nicht so sehr viel verändert. Ganz anders hingegen der Machtbereich. Das Rasierklingenprinzip, verkaufe einen Shaver, auf den nur unsere Klingen passen, fanden die Nintendo- bzw. Sega-Marketingstrategen das beste Konzept und stellen bis heute sicher, dass auf ihren Konsolen nur die von ihnen autorisierten Spiele laufen. Will man also Videospiele spielen, muss man eine Nintendo- oder Sega-Konsole erwerben und dann die Spiele kaufen, die wiederum nur auf diesen speziellen Kleincomputern laufen und so weiter. Zu Ende gedacht kann das passieren, was diese Konzerne bereits angelegt haben. Sie wissen, dass die Kinder älter werden und andere Nutzungsmöglichkeiten für ihren Computer erschließen werden wollen. Was liegt näher, als zu versuchen, sie in ein weltweites Spielenetz zu holen und ein Leben lang dort zu halten? Die kleinen Spielekonsolen sind demnach bereits heute so ausgelegt, dass sie mühelos mit Modem und Bildschirmkarten erweitert werden können. Auch die Anschlussmöglichkeit für eine Tastatur ist vorhanden. Man muss also nur ein Textverarbeitungsprogramm statt einer Spielekassette einlegen und die Konsole ist ein voll funktionstüchtiger Bürorechner, preiswerter als alle herkömmlichen Modelle und bereits installiert in jedem vierten Haushalt. Super Mario, Super Englisch. Ein Wörterbuch ist auch schon bei Langenscheid erhältlich. Nintendo- und Sega-Konsolen kommen somit als trojanische Pferde über die Kinderzimmer in die Haushalte der ganzen Welt. Und während alle Hersteller von Computersystemen sich größte Mühe geben, in die Unterhaltungs- und Verbraucherelektronikabteilungen der Kaufhausketten zu gelangen, sitzen die Spielegiganten von Anbeginn in den Spielzeugregalen eben dieser Häuser. 7E06 1B06 Unbegrenzt Nitros. 7E06 2B06 Maximale Stoßdämpfer. 7E05 6313 Unbegrenzt Geld. 7E02 B105 Unbegrenzt Herzen. 7E08 5603 Gegner ist eingefroren. 7E0E 1800 Gegner verliert immer zu 0. 0102 C3C9 Unbegrenzt Leben. 0103 F1C9 Unbegrenzt Möhren. 0103 F3C9 Unbegrenzt Melonen. 0000 C9 FF Unbegrenzt Energie für Lauftier. Leute, ich habe ein echtes Problem. Irgendwo habe ich fürs Action-Replay-Codes zu Starring für unendliche Energie und unendliche Raketen entdeckt. Leider funktioniert weder bei mir noch bei meinem Bruder das Modul mit dem Action Replay. Allerdings auch nur bei Starring. Wisst ihr weiter? Ablehnung und Entsetzen der Erwachsenen gegenüber den Videospielen ist ein vor allem bürgerliches Phänomen und weitgehend auf Deutschland beschränkt. Die Diskussion wird dann auch meistens von Leuten geführt, die von den Spielen selbst keine Ahnung haben und eher vor dem Bild erschrecken, wenn sie Kinder diese Spiele spielen sehen, was zugegeben auf den ersten Blick etwas Autistisches hat. Andererseits ist das noch gar nichts verglichen mit dem, wie es in wenigen Jahren aussehen wird. Dann nämlich hocken die Kleinen nicht mehr vor den Fernsehgeräten im Wohnzimmer, an die sie heute noch ihre Konsolen andocken müssen. In wenigen Jahren haben sie alle HMDs, Head-Mounted Displays, auf dem Kopf. HMDs sind die etwas klobigen Cyberbrillen, die in der momentanen Form noch ein wenig dem sprichwörtlichen Brett vor dem Kopf ähneln, aber schon bald nicht mehr viel größer als eine normale Brille mit ein paar dünnen Kabeln dran sein werden. Wenn es soweit ist, wird die Sache richtig merkwürdig aussehen, denn dann hampeln alle Kinder der Welt, Brille auf der Nase und Hand am Joystick, wie Blinde durch ihre Zimmer, vor den Augen die Welten von Zool, Cool Spot, Sonic, Mario und so weiter. Doch all das hat auch seine positiven Seiten. In den Kinderkrankenhäusern Amerikas stellte man zu Anfang der 90er Jahre fest, dass, gibt man den Kindern einen Gameboy zum Spielen, nur noch die Hälfte der Schmerzmittel verabreicht werden muss. Das hat mit der erhöhten Endorphinausschüttung zu tun, die beim Spielen freigesetzt wird. Endorphine setzen den Menschen in einen leichten Glückszustand. Und sage jetzt niemand, das sei abartig, denn Endorphine werden auch zum Beispiel beim Joggen verstärkt ausgeschüttet. In Amerika werden pro Jahr mehr als 275.000 Menschenjahre vor Videospielen verbracht. Das sind 825.000 Menschen, die einen 8-Stunden-Tag mit und vor den Spielen verbringen oder 1.650.000 Leute, die täglich 4 Stunden damit zubringen. In den Schulen waren die Lehrer erstaunt, wie fleißig und konzentriert selbst sehr schlechte Schüler arbeiten konnten, als sie die Aufgabe erhielten, über ihr Lieblingscomputerspiel zu schreiben. Sie brachten es mühelos auf 8 bis 10 Seiten. Und die Pädagogen konnten nicht glauben, wie gewandt sie sich auszudrücken vermochten. Also mein Lieblingsspiel ist Super Mario Land 2. Und da drin passiert, dass der Mario Land um die Plansche rumspaziert und da sind einzelne Häuser oder Baum oder auch Schildkröte. Und wenn das eine Schildkröte ist, dann ist es also Wasser, eine Wasserschildkröte ist das. Und dann nimmt sie in den Mund und dann ist man in den 3 Planschen drin. Wenn man sie die geschafft hat, dann ist man in den Hauptspiel. Da ist so eine, wie heißt das nochmal? So ein Tintenfisch und der versteckt sich immer in so, der geht immer hoch und runter und der darf Mario nicht treffen. Darkwing Duck, Speedy Gonzales, die sind eigentlich ganz, ganz neu. Die sind noch neu im Spiel Hobbyhaus. Die sind eigentlich sehr, sehr gut. Da bei Speedy Gonzales komme ich jetzt schon wieder durch und das finde ich dumm. Dann wird das Spiel immer langweilig, wenn man durchkommt. Aber bei Darkwing Duck, da sind schon ganz schön viele gut, da sind ganz schön schwere Gefahren. Ich habe als erstes gedacht, als ich das Spiel gehabt habe, da dachte ich, man kann auf die Gegner draufspringen und sie sind auch tot, wie bei Super Mario Land 1. Nachdem es in amerikanischen Hotels so gut funktioniert, versucht Nintendo nun in Europa Hotelmanager davon zu überzeugen, dass neben der Bibel in jedem Hotelzimmer auch ein Gameboy greifbar sein soll, zum Wohl der Gäste. Getestet wurde in England mit beachtlichem Erfolg. Und also ist der Weg frei, diesen Service rund 20 Millionen Gästen in Europa anzubieten. Ich spielte. Oder nachts spielte ich auch. Sony, Besitzer der Columbia TriStar und Vertragspartner von Sega und Nintendo, nimmt bei attraktiven, hitverdächtigen Filmproduktionen sehr früh Einfluss auf das Drehbuch. Für die Filme Hook und Jurassic Park wurden spezielle Szenen nur für das in der Entwicklung befindliche Videospiel kreiert und während der Dreharbeiten gefilmt. Die Schauspielerverträge sehen dementsprechend aus. Sie drehen diese Szenen und geben die Rechte für das Videospiel ab. Wer die heute, wir schreiben das Jahr 1994, im 16-Bit-Modus flimmernden Spiele betrachtet, mag das noch nicht als bemerkenswert empfinden. Stellen wir aber in Rechnung, dass in ungefähr einem Jahr die ersten 64-Bit-Konsolen verfügbar sein werden, und rechnen wir noch 12 Monate bis zur tatsächlichen Serienreife hinzu, dann sieht die Sache anders aus. Dann verarbeiten die Spielekonsolen, gefüttert mit aufwendig programmierten Spielen, die auf CDs gespeichert sind, Echtzeitvideo, heißt Fernsehqualität, Vollbild, Echtzeit auf dem Fernseher zu Hause. Dann sind also richtige Filmszenen in den Spielen als Hintergrund oder als Spielebene und die Spieledesigner holen uns auf das Spielraster, wo wir spielend sterben. Die Drehbücher werden dann für die Spiele geschrieben. Später erst kommt der Film zum Videospiel. Das Ende der literarischen Vorlagen, wie es scheint. Spiele werden der Stoff sein, aus dem die Träume sind, und die Eltern der Kinder ahnen das nicht einmal. Der Generationskonflikt, der hier erwächst, ist gigantischer als wir ahnen, doch er kommt leise, unbemerkt, durch die Kinderzimmer. Von dort kam bisher nie eine Revolution, was der Grund dafür sein könnte, weshalb da niemand nachschaut. Die Pfründe im Spielemarkt sind seit langem verteilt. Nintendo und Sega, wir haben diese beiden Namen nun schon oft gesagt, sind die einzig wichtigen Player in diesem Markt. Ihre Firmennamen sind gleichzeitig die Bezeichnung des Phänomens, wie das beispielsweise auch mit Tempo ist, denn jeder weiß, es handelt sich um ein Papiertaschentuch, auch wenn es von einer anderen Firma hergestellt wird, es ist ein Tempo. So geht es also auch den Spielegiganten aus Japan. Ihre Politik ist äußerst rigide. Sie stehen im Ruf, mit extrem harten Bandagen zu kämpfen und kontrollieren den Markt vollkommen. Wer ein Videospiel designen, entwerfen, programmieren will, der muss sich an einen der beiden Giganten wenden, denn man braucht ein Abspielgerät für ein Spiel und es gibt nur die der beiden. Also muss man sie überzeugen, dass sie das Spiel, das man entwickelt hat, nehmen. Und ihre Bedingungen sind hart. Die vielen, vielen Millionen installierten Konsolen in den Kinderzimmern sind ein unerschütterlicher Machtfaktor. Doch wie in der Geschichte von Asterix und Obelix gibt es eine kleine Firma wiederum in Japan, die sich etwas ausgedacht hat, um die Giganten zu umgehen. Und es klappt. Sie erfanden den Barcode-Battler. Und das ist eine Geschichte der besonderen Art. Der Barcode-Battler ist eine 8-Bit-Spielkonsole der Firma Tomy und sieht dem ersten Massenprodukt auf dem Spielesektor Game & Watch ähnlich, ist jedoch mit einem Barcode-Scanner ausgestattet. Die Konsole hat nur ein Spiel auf der Platine, das aber stets geändert werden kann, indem Barcodes von Verpackungen eingelesen werden. Die Codes geben den Helden extra Kraft oder extra Leben, mal den Guten, mal den Bösen. Man weiß es vorher nie und muss es ausprobieren. Uiuiuiui, hoffentlich habe ich dann immer noch ein Leben. Wenn man da die Menschen überfährt, da sind ja auch manchmal Menschen auf der Straße, wenn man die überfährt, dann gibt es ja 50 Minuspunkte. Jenna Davis, 12 Jahre alt, aus einem Vorort von London, wird von ihrer Mutter dabei ertappt, wie sie das Waschpulver aus der vollen Packung auf 17 Tassen verteilt. Sie braucht die leere Packung, um den Strichcode auszuschneiden. So geht das seit einer Woche, klagt ihre Mutter. Den Orangensaft hat sie in eine leere Milchflasche umgefüllt, den Reis in die Obstschale und 6 verschiedene Joghurts in einen Suppenteller. Die Kinder nerven also ihre Eltern, bestimmte Produkte zu kaufen, damit sie ihre Helden stärker machen können. Eine eher unattraktive Nudelsorte mit mittelmäßigem Absatz avancierte in Japan über Nacht zum absoluten Verkaufsrenner, weil der Barcode auf der Packung das Spiel in eine aufregende neue Richtung trieb. Die Nudeln waren innerhalb weniger Stunden in ganz Japan ausverkauft. So geht die Legende. Und die Geschichten um die Spiele sind häufig nicht weniger fantasievoll, aufregend und unrealistisch wie die Spiele selbst. Die Macht, die der Hersteller solch eines Spiels damit über die gesamte Konsumgüterindustrie auszuüben vermag, ist beträchtlich. Und nicht alle sind davon begeistert. Was, wenn die Bösen von bestimmten Barcodes stärker werden? Wer will solch ein Produkt dann noch kaufen? Eher praktischen Problemen sehen sich die Filialleiter von Supermärkten ausgesetzt, denn sie werden zunehmend mit Beschwerden eingedeckt, weil in vielen Packungen dort, wo der Barcode war, ein Loch ist. In Deutschland allerdings hat der Barcode Battler keinen großen Erfolg gehabt, während in England und Japan binnen kurzer Zeit einige Millionen der Geräte abgesetzt wurden. Vor den Adventure Games, die die zweite Generation der Videospiele darstellen, gab es eine erste Welle, die seinerzeit die Welle der Homecomputer auslöste, bis dieser Markt Mitte der 80er Jahre völlig zusammenbrach. Es war Nintendo, die auf diese Trümmer die neue Generation von Spielen setzte. Die ersten Videospiele, man mag sich erinnern, wurden an Münzautomaten in Spielhallen angeboten, wo bis dahin Kicker- und Flipperautomaten das Bild bestimmten. Die erste Generation von Spielen war einfach gestrickt und unterschied sich aus heutiger Sicht von der zweiten vor allem dadurch, dass auch Erwachsene hier mühelos mitmachen konnten. Und das allererste Videospiel hieß Pong. Ein heller Punkt bewegt sich auf einer dunklen Fernsehmattscheibe und wird von zwei Spielern, die jeweils einen hellen Strich mit einem Joystick steuern, hin und her gespielt. Entwickelt hatte das Spiel ein Mann namens Nolan Bushnell. Der Erfolg, den er mit den selbstgelöteten Platinen, die er in selbstgebastelte Holzgehäuse montierte, hatte, kam für den jungen Mann überraschend. Er gründete eine Firma, nannte sie Atari und stellte ein paar Freunde ein, die in einer Garage Tag und Nacht die Platinen für die zahlreich eingehenden Bestellungen der Maschinen löteten. Zwei der jungen Männer, die hier Joints rauchend werkelten, waren Steve Jobs und Steven Wozniak, die nicht viel später die Firma Apple gründeten und hier eine neue, bis heute extrem erfolgreiche Revolution in der Geschichte der Computer begannen. Ohne Apple und seine anwenderorientierte Benutzeroberfläche wäre der Personal Computer heute keine alltägliche Maschine, die so gut wie jeder auf der Welt benutzen kann. Dass es aber so gekommen ist, ist vor allem auf die Systemsoftware, die Apple Computer ihren Besitzern mitliefert, zurückzuführen. Sie ist genial einfach und stellt auf ihre Weise einen Beitrag zu den elektrischen Drogen dar. Denn es macht Millionen Menschen Spaß, damit zu arbeiten. Dies ist keine Werbesendung. Pong also war das erste Videospiel in der Geschichte, machte seinen Erfinder unermesslich reich und war äußerst simpel in Entwurf und Handhabung. Das nächste Spiel, das seinen Erfinder reich machte, hieß Pac-Man. Ein gelber Punkt eilt durch ein Labyrinth und frisst dabei auf dem Wege liegende kleinere Punkte. Gejagt wird er von Geistern, die ihrerseits ihn verschlucken wollen. Aufgabe des Spielers ist, den Geistern auszuweichen und Pac-Man das Labyrinth leerschlucken zu lassen. Dem Erfinder reichte der Reichtum. Er zog sich mehr oder weniger zurück. Auf jeden Fall machte er nicht das durch, was Nolan Bushnell mit Atari erlebte. Vom absoluten Erfolgsrausch in die Pleite und wieder nach oben. Bushnell ist bis heute aktiv und war einer der ersten Verkünder des Multimedia-Zeitalters. Das dritte Mega-Sensationsspiel aber, das erst entwickelt wurde, als die Adventure Games bereits auf dem Vormarsch waren, das aber noch zur ersten Generation gehört, heißt Tetris. Tetris ist die erste weltumspannende elektrische Droge gewesen, die vor allem von erwachsenen Menschen, vornehmlich in Büros, Besitz ergriff. Tetris macht nachweislich süchtig. Glücklicherweise ist diese Sucht von der Art, die man selbst ganz gut wieder in den Griff bekommt. Die Selbstheilungsquote liegt bei fast 100%. Dennoch hat Tetris das Leben und die Karriere einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Menschen einschneidend verändert. Tetris lief auf Millionen von Bürocomputern und verursachte hier einen nicht unbeträchtlichen wirtschaftlichen Schaden, weil viele Menschen nicht mehr aufhören konnten, das Spiel zu spielen. Unendliche Stunden bezahlter Arbeitszeit wurden verdattelt. Als ich begann, Tetris zu spielen, fand ich es genauso wie alle anderen Videospiele nicht besonders spannend. Aber da Tetris das einzige Videospiel ist, das ich auf meinem Rechner habe, kam es immer häufiger vor, dass ich, wenn ich eine Pause am Computer machte, das Spiel startete. Je öfter ich spielte, desto besser wurde ich und desto mehr Spaß machte es mir. Nach einiger Zeit war es mir nicht mehr möglich, den Rechner einzuschalten, ohne Tetris zu spielen. Ich entwickelte eine eigenartige Form des Ehrgeizes. Hatte ich nicht eine bestimmte Punktzahl oder einen bestimmten Level erreicht, konnte ich nicht mit dem Spielen aufhören. Irgendwann war es dann soweit, dass egal wo ich war, mit wem ich mich unterhielt oder was ich gerade tat, die Steine von Tetris wie vor einem inneren Auge vor mir herunterfielen und das sowohl mit geschlossenen als auch mit geöffneten Augen. Keine Nacht gelang es mir mehr einzuschlafen, ohne vorher in Gedanken bis zur absoluten Ermüdung Tetris gespielt zu haben, bis zu dem Tag, an dem selbst beim Sex die Steine fielen. Da war mir endgültig klar, es ist an der Zeit, Tetris vom Rechner zu verbannen. Die Inhalte der Videospiele der zweiten Generation sind vielfältig und wir würden uns nicht wirklich in einer Kulturrevolution befinden, wenn ihre Namen leicht verständlich und ihre Reize anschaulich vermittelbar wären. Die Kategorien oder Sparten, in die die Spiele eingeteilt werden, heißen Jump'n'Run, Sport, Action, Action-Adventure, Strategie, Rollenspiel-Adventure und Edutainment. Man kann die Liste auch um- oder weiterschreiben. Aber darauf kommt es nicht so sehr an. Die spielenden Kinder interessieren sich mehr für Inhalte. Aquatic Games starring James Pond. Eine tolle Parodie auf die Olympiade. James Pond kehrt zurück. 10 verrückte Sportarten wie Trampolinspringen, Seehund bewachen und dergleichen warten auf dich. Speedball. Ein nicht ganz legaler Sport der Zukunft mit nur einer Regel. Ein massives Stahlball, ein massives Gegners zu feuern. Lemmings. Rette die kleinen Lemmings, die in 180 Leveln einfach stur geradeaus marschieren und in jede Gefahr hineinrennen. Es gibt hunderte dieser Spiele. Ausgelassen haben wir eine Menge. Nachtragen wollen wir 2 Inhaltsangaben der Sparte Simulation. LHX Attack Chopper, Hubschrauber-Simulation mit fantastischer 3D-Grafik. Du hast die Kontrolle über einen Hubschrauber und musst über ein halbes Dutzend Missionen erfüllen. F-22 Interceptor, hautnahes Flugerlebnis in einer echten 3D-Welt. Über 100 Einsätze in Irak, Korea, der Sowjetunion und den USA. Zerstörung von MiG, T-72, Hinz- und SAM-Anlagen bei Tag und bei Nacht. Das alles findet noch auf Fernsehbildschirmen statt. Die 16-Bit-Spielekonsolen werden an den heimischen Fernseher angeschlossen und bieten recht grob gepixelte Bilder. In den beiden zuletzt erwähnten Simulationen aber geht es schon feinkörniger zu. Die Spiele kommen auf CDs, sind sauber programmiert und schaffen etwas mehr Wirklichkeit als die Flugsimulatoren auf den PCs. Der nächste technologische Schritt ist jedoch bereits vollzogen. Cyberspace Café Berlin, Zoologischer Garten, August 1994. Spielstationen, gestaltet wie kleine Arenen, in denen die Spieler stehen, ausgerüstet mit Helm und Handfeuerwaffe, denn hier wird geballert. 3 Monitore zeigen den Gästen des Cafés das, was die Spieler sehen. Dactyl Nightmare ist das erste weltumspannende Spiel im Cyberspace, in dem die Spieler sich gegenseitig durch eine virtuelle Welt jagen und mit einem Schuss zur Strecke bringen müssen. Gefährlich auch die immer mal wieder auftauchenden Flugsaurier, von denen sie angegriffen werden. Die sich recht behindert bewegenden Cybernauten nehmen die Welt um sich herum nicht mehr wahr. Sie sind optisch und akustisch durch die Helme abgeschirmt und spielen das Spiel mit allem Ernst, den der Mensch in solch einer Situation aufbringt. Sie jagen und morden einander gnadenlos, was ja folgenlos bleibt. Denn kaum ist der Gegner getroffen und in malerischer Zeitlupe in geometrische Bruchstücke zerplatzt, schwebt der nächste, identische, aus der Cyberunendlichkeit heran und stellt sich erneut zum Kampf. Das Spiel geht auf Zeit. 5 Minuten, 5 Mark. Extra Leben, so viele man benötigt, um die 5 Minuten zu füllen. Dann ist Schluss. Die Nächsten warten schon. Die Gladiatoren verlassen die Arena und sehen so benommen aus wie alle, die aus dem Cyberspace zurückkehren. Das ist der schlimmste Moment im Umgang mit den elektrischen Drogen, wenn die Wirklichkeit Wirklichkeit wird, Schwerkraft wieder Schwerkraft ist. und Berlin wieder Berlin mit Wind und Wetter und roten Fußgängerampeln. Das ganze Programm eben, das man immer um die Ohren hat. Der Cyberspace ist ein von einem leistungsfähigen Computer aufgebauter, also errechneter Raum. Jemand muss diesen Raum programmieren. Grenzen setzen ihm dabei allein die Rechnerkapazität und seine eigenen Fähigkeiten an der Maschine. Theoretisch also ist alles möglich, auch das, was wir uns heute noch nicht einmal vorstellen können. In diesen Cyberspace wiederum kann man alles und jeden hineinprogrammieren, vom Saurier bis zum pazifischen Inselparadies. Den Anfang machte, wie sollte es anders sein, das Militär, das US-amerikanische Militär. Einer der Väter von Virtual Reality heißt Thomas Furness von der Washington University in Seattle. Er entwickelte für die US Air Force das Supercockpit, einen Ausbildungsstand für Piloten, in dem animierte 3D-Computersimulationen in Echtzeit ablaufen, die reale Flug- und Kampfsituationen für die Piloten simulieren, optisch, akustisch und haptisch. Letzteres in der Weise, dass die Ausbildungskabine sich entsprechend der geflogenen Manöver bewegt. Das ist längst gängige Pilotenausbildung, auch im zivilen Bereich. Die Militärs haben die virtuelle Realität weiterentwickelt und verfügen heute wie damals über die leistungsstärksten Rechner, an denen sie ihre Rekruten ausbilden. Virtual Reality wird eine Vielzahl von Anwendungen finden und einige sind durchaus sinnvoll. Eine ganze Reihe von Branchen in der Industrie arbeitet heute bereits mit VR-Anwendungen, die ihnen helfen, in neue Bereiche vorzustoßen oder Kosten zu sparen. Mediziner und Architekten begriffen sehr schnell, welche Möglichkeiten sich mit den computergenerierten Welten auftaten, und sie sind heute führend in Cyberspace-Anwendungen, wenn es darum geht, beeindruckende Ergebnisse vorzuweisen. Ein Flug über und um geplante Bauwerke lässt den einen oder anderen Investor eher positiv stimmen als der übliche Blick auf ein Sperrholzmodell, und sei es auch noch so schön. Die Perspektive des Menschen in der zu schaffenden Umwelt ist etwas, das diese Modelle nicht bieten können, der Cyberspace jedoch sehr wohl. Nach einem ausgiebigen Flug durchs Gelände landen wir sanft vor dem Eingangsbereich, wo wir die Türen öffnen können und das Innere des Gebäudes zu erkunden beginnen. Wir folgen nicht einer vorprogrammierten Richtlinie, wir bewegen uns frei in dem virtuellen Bauwerk, verweilen, wo wir möchten und sehen uns an, was uns beliebt. Reicht der Speicherplatz, haben die Programmierer sogar den genauen Blick aus dem Fenster nicht vergessen. Wir besuchen ein Büro oder Apartment im 34. Stock, voll eingerichtet, mit Blick aus dem Fenster an einem sonnigen Tag. Und nichts davon gibt es wirklich, noch nicht. Die Wirklichkeit wird hier zum Erfüllungsgehilfen der durchgeplanten Ideen und Fantasien der Männer und Frauen an den Computermäusen. In der Medizin sind die Anwendungsbereiche der virtuellen Realität heute ebenfalls vielfältig. Rehabilitationsprogramme und Hilfen für behinderte Menschen gibt es in wachsender Zahl. Und auch die Reise durch die Arterien ins Hirn oder Herz eines Menschen sind so gut wie möglich. Der Arzt im Inneren des Patienten oder der Patientin gibt von hier aus die Anweisungen an das Team, das draußen die Operationsinstrumente führt. Eine Menge Mediziner freut sich auf den Fortschritt, der mit dieser Technologie möglich wird. In der produzierenden Industrie sieht man die Sache mit den künstlichen Welten eher nüchtern. Hier wird Virtual Reality vor allem für die Planung und Ausführung von Modellen benutzt. Eine Weltfirma für Baumaschinen und andere Geräte aus der Kategorie des sogenannten Heavy Equipment hat hier gute Erfahrungen gemacht. Bisher mussten für jede Neukonstruktion 2 bis 3 Modellvariationen in Holz gebaut werden, um sie demonstrieren zu können. Das dauerte bis zu 3 Monaten, machte den Umbau bei Konstruktionsänderungen schwierig und teuer, bedeutete eine Menge Transportaufwand für die Modelle und vieles mehr. Mit den neuen, nur virtuell existierenden Modellen geht all das bis zu 50 Mal schneller, und die Anzahl der Modellvariationen lässt sich ohne Probleme auf 40 bis 50 erhöhen. Die Industrie setzt in Sachen Anwendung von Cyberspace wenig auf Visionen, dafür stark auf ökonomischen Nutzen. Die Fantasie ist damit weitgehend raus, von Science Fiction nicht viel übrig. Das besorgt in starkem Maß die Branche, in der Spiel und Spaß die Verkaufsfaktoren sind. In dieser Branche geht es mit Cyberspace dann auch gleich richtig los. Man geht davon aus, dass die Menschen in Zukunft mindestens so viel Zeit im Cyberspace verbringen werden, wie sie es heute vor dem Fernsehgerät tun. Das Fernsehen hat also wenig Zukunft, und das wird schneller Gegenwart sein, als man heute denkt. Während die TV-Macher umstrukturieren, arbeiten die Gewaltigen der Unterhaltungsbranche an einem Medium, das den allermeisten, die mit Radio, Film und Fernsehen aufgewachsen sind, eher unverständlich ist. Was heute Videospiele auf dem TV-Monitor sind, wird morgen Abenteuer im Cyberspace sein. Die Intervalle zwischen Ankündigung neuer leistungsfähiger Konsolen und ihrer tatsächlichen Einführung in den Markt sind relativ kurz. Die Entwicklungsschritte hingegen stets gewaltig. Wir sprechen bereits von den alten Medien, wenn wir Film und Fernsehen meinen. Den alten Medien. Die neuen sind interaktiv. Und fantastischer als alles, was die alten Medien leisten können. Man sehe sich einen Trip an, den man heute bereits in den Cyberkabinen von Walnut Creek, einem Vergnügungspark in den USA, für ein paar Dollar 25 Minuten lang haben kann. Man sehe sich auch die Gesichter der Leute an, wenn sie anschließend aus den Kabinen klettern. Sie waren ihren Träumen näher als je zuvor. Es steht in den Gesichtern geschrieben. Ihre Kommentare bestätigen diesen Eindruck. Sie wollen wieder dorthin. Weniger Hightech, aber in etwa so viel Irrsinn, wird es bald für jeden geben, wenn die Spielegiganten Nintendo und Sega ihre ersten Head-Mounted Displays auf den Markt bringen. Die Helme über die Köpfe ziehen genügt, um in den Cyberspace hinüberzuwechseln. Sega hat Headgear angekündigt, eine billige kleine 8-Bit-Brille, die den Benutzer optisch und akustisch aus der realen Welt herausholt. Erste Spiele für dieses System sind bereits fertig. Ein Haufen anderer wird umgeschrieben, damit auch sie in dieser grob gepixelten Welt zur Verfügung stehen. Indie-Helme, dies sei für all die gesagt, die sich kein Bild von dem Brett vor dem Kopf machen können, denn so sehen einige der Helme aus, sind 2 kleine LCD-Farbmonitore integriert. Der Spieler hat sie direkt vor den Augen. Die Bilder sind softwareseitig so gegeneinander verschoben, dass man auf diesen Monitoren sieht wie im richtigen Leben, abzüglich dem, was der Rechner weglassen muss, weil er es nicht gerechnet kriegt. Man nimmt sich also selbst die Sicht auf die reale Welt. Das ist der Preis für die Teilnahme im Cyberspace. Heute sind die Systeme so weit ausgereift, dass sie die Fernsinne, also Augen und Ohren, völlig bedienen können. Der Cybernaut glaubt, was er sieht und hört. Er akzeptiert es als die Welt. Die Illusion ist für den Cybernauten perfekt genug, um emotional einsteigen zu können. Das geht bei alten Charlie Chaplin-Filmen ja auch. Selbst dann, wenn der Held sich zu schnell bewegt, physikalisch Unmögliches tut, schwarz-weiß daherkommt und so weiter. Die Nahsinne, Geruchs- und Tastsinn vor allem, können digital noch nicht ausreichend bedient werden. Ums Riechen kümmert sich dabei ohnehin mal wieder niemand, das hat man bereits vor langer Zeit an die Modemacher abgegeben. Und beim Tasten fällt natürlich allen, wir lesen es, Land auf, Land ab, Sex im Cyberspace ein. Totaler Sex, bester Sex, Traumsex und so weiter. Für das Gebastel in den Schlafzimmern sollen jetzt die Rechner herhalten, nachdem sexuelle Revolution und jeder irgendwie geartete therapeutische Ansatz es nicht gebracht haben. Aber Sex im Cyberspace, das wird nichts Großes. Wir können diesen Aspekt zu den Akten legen und in 10 Jahren nachsehen, was daraus geworden ist. Dann sind wir froh, uns damit nicht weiter beschäftigt zu haben. Sex und Prothesen ist eben immer ein verkorkstes Thema. seien sie technologisch auch noch so ausgeklügelt und aufwendig. Die Erfahrungswelt im Cyberspace ist symbolisch, nicht real. Und hier setzt eine der Kritiken an, die vor allem aus der europäischen Schule des Denkens und Fürchtens stammt. Was wird aus den Menschen, wenn der größte Teil ihrer Erfahrungen in nicht realen Welten zustande kommt? Sind sie dann noch überlebensfähig? Andererseits stellt sich die Frage, wie das bisher war. Die Menschen von heute, auch die, die vehement ihre Befürchtungen äußern, haben den allergrößten Teil ihrer Erfahrungen und Kenntnisse durch das Fernsehen erworben, also stumm sitzend, schauend und verarbeitend oder auch nicht. Das ist genauso wenig real wie der digitale Datensalat im Cyberspace. Denn auch im Fernseher schmeckt der Tod nach Kartoffelchips, die man dabei futtert. Zweiter Einwand, auch diskussionswürdig, ist, dass es in den Spielen, den Computerprogrammen und beim Datenaustausch kein natürliches Ende von irgendetwas gibt. Es geht immer weiter. Der Einstieg kann an jeder beliebigen Stelle erfolgen. Der Benutzer beherrscht auf diese Weise eine relativ komplexe Welt, was seinen natürlichen und sozialen Lebensbedingungen in den allermeisten Fällen nicht entspricht. Von Flucht ist also die Rede. Umgekehrt kann man allerdings auch mutmaßen, dass solche Anwendungen ein gutes Training sind und auf die eine oder andere Weise die Lebensumstände entsprechend verändern können. Von Entwicklung wäre dann die Rede. Der Einwand entkräftet und alles wäre gut. Die Diskussion wird, man sieht es hier, auf die althergebrachte Weise geführt. Da sind Gegner und Befürworter, die, wollen sie wirklich Ergebnisse finden, ein nettes Cybercafé aufsuchen könnten, um alles in Ruhe zu besprechen. Nutzen bringt der Cyberspace in jedem Fall all den Menschen, die mit dem Ausdruck Disabled Person bezeichnet werden. Behinderungen fast aller Art lassen sich in den virtuellen Welten ausgleichen. Die Betroffenen an kommunikativen Prozessen teilhaben und teilnehmen, die ihnen ansonsten weitgehend verschlossen sind. Denn der Cyberspace stellt für sie eine ganze Reihe nützlicher Prothesen zur Verfügung. Virtual Reality ist heute eine Verheißung, über die sich eine Menge spekulieren lässt. Zunächst ist es nur die Sache mit der Brille und dem Handschuh und einem Computer, der Welten errechnet, die man dann bereisen kann. Wie es sein wird, wenn die Rechner schneller und die Cybersuits preiswerter sind, kann heute niemand sagen. Will auch niemand sagen. Denn die theoretischen Möglichkeiten sind so unendlich groß, dass wir noch eine gute Weile träumen wollen, bevor sie Wirklichkeit werden. Dann nämlich bestimmen die Gegenstände und die Leute an den Hebeln der Elektronikindustrie die Richtung. Und dann, das steht heute schon fest, wird eine Menge geträumter Möglichkeiten nie wahr werden. Ob die Kinder vor den Monitoren in ihrem interaktiven Spiel mit ihren Helden und Identifikationsfiguren tatsächlich gefährdet sind oder nicht, kann heute niemand sagen. Eines Tages werden sie vielleicht, die Möglichkeit besteht, auf die andere Seite des Monitors springen, wie Alice hinter den Spiegel, geschickt von den Meistern der Mathematik und Informatik, ununterbrochen gefüttert mit dem Unwahrscheinlichen. Vielleicht aber ist den Kindern das alles nach ein paar Jahren auch langweilig, so dass sie den Cyberspace verlassen und sich richtig freuen auf Alltag, Wind und Wetter.